Juliette Gréco wollte eigentlich Schauspielerin werden, spielte ja auch Rollen in Film und Fernsehen. Aber zuallererst gilt sie als Sängerin und nur auf diesem Gebiet hat sie Weltruhm erlangt. Jeanne Moreau dagegen sang nur ab und zu, eben zu hören mit Le Tourbillon aus dem Truffaut-Film Jules et Jim. So ganz fest zementiert sind die Grenzen zwischen Singerei und Schauspielerei nie. Nicht nur Bardot, Moreau oder auch Deneuve und Adjani in Frankreich, auch Uschi Glas und Senta Berger haben gesungen mit eher mäßigem Erfolg. Oder Sophia Loren, Doris Day war schon Sängerin und fing dann mit der Schauspielerei an und so weiter und so weiter. Ein Thema für eine Extra-Sendung, singende Schauspielerinnen bzw. Sängerinnen, die Schauspielern. Courtney Love, Madonna, Björk, mir fallen ganz viele ein. Also bestimmt gibt es irgendwann einen Soundcheck in allernächster Zeit zu diesem Thema. Eine darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es um Sängerinnen aus Frankreich geht. Wenn der Titel solch einer Sendung Les Femmes qui chantent ist, dann gehört sie mit dazu, Edith Piaf.